Bom dia, good morning, hello. Guten Morgen, guten Morgen. Hallo. So, Jesus has to be sanctified or given this very special honor place in your heart. Jesus muss also geheiligt werden oder diesen ganz besonderen Ehrenplatz in deinem Herzen bekommen. Then you're going to treat him as your master in your life. Dann behandelst du ihn als deinen Herrn in deinem Leben. This has helped me personally so much. Das hat mir persönlich so sehr geholfen. Value and treasure all of my relationships very highly. Ich schätze alle meine Beziehungen sehr und halte sie hoch. They are part of my life, Sie sind Teil meines Lebens. but none of them will conquer my heart. Aber keine von ihnen wird mein Herz einnehmen. Think about it, so many people today. Denk darüber nach. Bei so vielen Menschen heute A relationship falls apart, their life literally falls to pieces. geht das Leben buchstäblich in die Brüche, wenn eine Beziehung auseinanderbricht. It's because Jesus has not given the special place of honor in their hearts, but people have been given that place. Das liegt daran, dass nicht Jesus den besonderen Ehrenplatz in ihren Herzen bekommen hat, sondern Menschen. People have given that special place of honor in their hearts to their business. Menschen geben diesen besonderen Ehrenplatz in ihrem Herzen, ihrem Geschäft. And then they lose the business, they go bankrupt, and then our life falls apart. Dann verlieren sie ihr Geschäft, gehen bankrott und ihr Leben bricht zusammen. And we could talk about everything else. So könnten wir über alles Mögliche sprechen. You know, people give their dream for studying at a certain university this special sanctified place in their heart. Menschen geben ihrem Traum, an einer bestimmten Universität zu studieren, diesen besonderen, geheiligten Platz in ihrem Herzen. And then that can't happen, and then the life falls apart. Und wenn das nicht klappt, bricht ihr Leben zusammen. So the reverent place of honor in your heart belongs to one, and that's the anointed one who is Jesus. Der geheiligte Ehrenplatz in deinem Herzen gehört einem, nämlich dem Gesalbten, der Jesus ist. Look what he continues to say. Schau, was Petrus weiter sagt. And if anyone asks about the hope living within you, Vers 15. Und wenn jemand nach der Hoffnung fragt, die in euch lebt, always be ready to explain your faith. seid immer bereit, euren Glauben zu erklären. Oh, my people, how do we need to do something about the church? Oh, meine Leute, wie dringend müssen wir etwas in Sachen Gemeinde tun? Because there are so many people who have no idea how to explain their faith. Denn es gibt so viele Menschen, die keine Ahnung haben, wie sie ihren Glauben erklären sollen. Look what the Bible is telling the Christians, not the preachers, not the evangelists. Schau, was die Bibel den Christen sagt, nicht den Predigern, nicht den Evangelisten. If anyone asks you, always be ready to explain your faith. Wenn jemand fragt, seid immer bereit, euren Glauben zu erklären. Can you do that? Kannst du das tun? Ah, come to Jesus and your life will be fine. Ah, komm zu Jesus und dein Leben wird gut. That's not explaining your faith. Das ist keine Erklärung deines Glaubens. Do you know, recently I have shocked some people. Kürzlich habe ich einige Leute schockiert. Because they asked me actually to help them share the gospel more effectively. Weil sie mich gebeten haben, ihnen zu helfen, das Evangelium wirkungsvoller weiterzugeben. And these were people who have been totally captivated by the wonderful truth of the new covenant. Es waren Menschen, die von der wunderbaren Wahrheit des neuen Bundes völlig gefesselt waren. So they wanted me to teach them and explain to them how we can preach nothing but the good news. Sie wollten, dass ich sie lehre und ihnen erkläre, wie wir nichts anderes als die frohe Botschaft verkünden können. Not religion. Keine Religion. And I told them that I always start first by showing two people what terribly, hopelessly lost sinners they are. Und ich sagte ihnen, dass ich immer damit anfange, den Menschen zu zeigen, wie furchtbar hoffnungslos verlorene Sünder sie sind. And they were shocked and confused. Die Leute waren schockiert und verwirrt. And then one of them told me, but we have to preach the good news, only the good news. Einer von ihnen sagte dann, aber wir müssen doch die gute Nachricht verkünden, nur die gute Nachricht. Tell me how the good news makes sense if you first don't know the bad news. Sag mir, welchen Sinn die gute Nachricht macht, wenn du zuerst die schlechte Nachricht nicht kennst. The good news is that all of your sins can be forgiven. You can be given eternal life that starts here. That's very good news. Die gute Nachricht ist, dass dir alle deine Sünden vergeben werden können. Du kannst ewiges Leben bekommen, das hier anfängt. Das ist eine sehr gute Nachricht. I agree. Ich stimme dir zu. But if you don't accept first the bad news, that you are hopelessly lost before a holy God. Why do you even need the good news? Aber wenn du nicht zuerst die schlechte Nachricht annimmst, dass du vor einem heiligen Gott hoffnungslos verloren bist, wozu brauchst du denn überhaupt die gute Nachricht? See, I believe one of the reasons why people can't explain their faith. Ich glaube, einer der Gründe, warum Menschen ihren Glauben nicht erklären können, ist, because somehow they're afraid to tell the truth to people. Dass sie irgendwie Angst haben, den Menschen die Wahrheit zu sagen. And a lot of that is a reaction to religion that has been preached. Das ist oft eine Reaktion auf die Religion, die gepredigt wurde. You know, people were scared out of hell. Du weißt schon, wenn den Leuten mit der Hölle Angst eingejagt wurde. You know, I agree. I think that's wrong. Ich stimme zu, dass es falsch ist. But you know, people have to understand that faith only makes sense because without it I'm eternally lost. Aber die Menschen müssen verstehen, dass der Glaube nur Sinn macht, weil sie ohne ihn ewig verloren sind. And Peter says, every time we ask, we need to be able to explain that. Petrus sagt, jedes Mal, wenn wir gefragt werden, müssen wir in der Lage sein, das zu erklären. With gentleness and respect. Mit Sanftmut und Respekt. So I've learned that in every single culture or every country where I am, I will with gentleness and respect preach the truth of the faith. Ich habe gelernt, dass ich in jeder einzelnen Kultur oder an jedem Ort, an dem ich bin, in Sanftmut und Respekt die Wahrheit des Glaubens verkünde. And you know, the truth is, we have left this work to the evangelist, which is so wrong. Die Wahrheit ist, dass wir diese Arbeit den Evangelisten überlassen haben, was so falsch ist. Here is what is supposed to happen all over the world. Folgendes sollte auf der ganzen Welt geschehen. That the true called evangelists who are called by Jesus to be evangelists. Die wahrhaft berufenen Evangelisten, die von Jesus dazu berufen wurden, Evangelisten zu sein. These people need to train every single member of the body of Christ. Diese Leute sollten jedes einzelne Mitglied des Leibes Christi schulen. So that they can explain their faith with gentleness and respect every time. Damit es seinen Glauben jedes Mal mit Sanftmut und Respekt erklären kann. If we would learn to love people truly, wenn wir lernen würden, die Menschen wirklich zu lieben, share the gospel with clear words, das Evangelium mit klaren Worten weiterzugeben, and then also demonstrate it with signs, wonders and miracles, und es dann auch noch mit Zeichen, Wundern und Taten unter Beweis zu stellen, I believe we could have reached a whole lot more people. Könnten wir meiner Meinung nach viel mehr Menschen erreichen. Think about this. Denk darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.